الحرب وضد الجيش. No war, no army. No alla guerra, no all'esercito. Pas de guerre, pas de militaire. Kein Krieg, kein Militär. Savoce higher. Militarisme higher. Nia vojna, nia vojsko. Ni vojna, ni armia. No alla guerra, no a los militares. Der antimilitaristische Podcast der Informationsstelle Militarisierung Tübingen. Im antimilitaristischen Podcast im Juni geht es um KSK-Soldaten, also Kommando-Spezialkräfte-Soldaten, die Gräber der Wehrmacht in Tunis besucht haben, den Tag der Bundeswehr am 15. Juni und Proteste dagegen und Pläne von der BRD und Frankreich für einen EU-Sicherheitsrat. In unserem ersten Interview mit Alex beleuchten wir einen Nazi-Skandal um den Aufenthalt von KSK-Soldaten in Tunis 2018. Ja, wie du schon gesagt hast, war das Kommando Spezialkräfte an der Übung beteiligt, und zwar der Übung Flintlock. Die findet schon seit Jahren jährlich statt in verschiedenen afrikanischen Ländern. Und 2018 gab es dort einen Vorfall während dieser Übung. Da waren 15 KSK-Soldaten. Die haben einen Soldatenfriedhof bei Tunis besucht, und auf diesem Soldatenfriedhof sind Gefallene aus dem Zweiten Weltkrieg, also vor allem deutsche Gefallene, beerdigt. Und die haben diesen Soldatenfriedhof besucht, und wie jetzt rauskam, haben sie sich dabei auch in das dortige Gästebuch eingetragen und haben unterschrieben mit 15 deutsche Soldaten aus Pullendorf. Und laut einem Taz-Artikel haben sie dann eben dazu geschrieben: in Gedenken an unsere Gefallenen des Afrika-Korps. Gemeint ist das Afrika-Korps der Wehrmacht, das für die Bundeswehr natürlich in keinster Weise traditionsstiftend sein kann. Es kommt aber noch dicker: was in diesem Taz-Artikel überhaupt nicht steht, ist, dass es dazu noch den Eintrag gab: fernab der Heimat doch niemals vergessen, Ruhm und Ehre dem Afrika-Korps. Also eine krasse Glorifizierung dieses Wehrmachtsverbands. Nun ist es so, dass dieser zweite Eintrag nicht einwandfrei zuzuordnen ist. Das schreibt auch die Bundesregierung in der Antwort auf eine kleine Anfrage, die zu diesem Thema gestellt wurde, dass sich beide Einträge nicht einwandfrei zuordnen ließen. Bei dem ersten Eintrag, der nicht ganz so krass ist, da ist es nämlich eindeutig, dass es dieselbe Schrift ist wie der Eintrag 15 deutsche Soldaten aus Pullendorf. Bei dem anderen Eintrag, da passt die Schrift aber auch zu keinem anderen Eintrag auf der ganzen Seite. Das heißt, da direkt unter dem anderen Eintrag in Gedenken an unsere Gefallenen des Afrika-Korps steht, ist es plausibel, dass der zumindest auch von dieser Besuchergruppe stammt. Bei diesen Gefechtsübungen in Tunesien vor einem Jahr, da haben sich knapp 100 Soldatinnen dran beteiligt vom KSK, und 15 davon sind auf diesem Friedhof gewesen. Das ist ja schon ein krasser Prozentsatz, ne? Das ist auch noch nicht ganz klar, und das wird auch Aufgabe der Bundesregierung sein, das weiter aufzuklären, auch wenn sie das nicht möchten, wie das überhaupt abgelaufen ist. Also ob das offiziell im Rahmen dieser Übung passiert ist oder ob das in der Freizeit der Soldatinnen und Soldaten passiert ist und wer davon überhaupt Kenntnis hatte und ob da auch Offiziere mit dabei waren oder ob das eher so die einfachen Soldaten niedrigeren Rangs waren, die da beteiligt waren. Aber die Bundesregierung sieht da auch keinen weiteren Handlungsbedarf, sagen sie auch ziemlich klar. Obwohl natürlich die Wehrmacht nicht traditionswürdig ist und damit auch das Afrika-Korps natürlich nicht. Es ist wie so oft, dass die Bundesregierung das zur Kenntnis nimmt, aber da auch keine weiteren Nachforschungen anstellt, geschweige denn, dass es irgendwelche Konsequenzen hätte. Also es muss wieder der öffentliche Druck steigen, damit die Bundesregierung überhaupt etwas zu Nazis in der Bundeswehr untersucht, macht oder sonst was, ne? Ja, genauso ist es leider ziemlich oft. dass zunächst mal gar nichts passiert, weil es überhaupt nicht wahrgenommen wird. Dann muss erst über parlamentarische Anfragen oder über die Presse Druck ausgeübt werden und dann untersucht man den Vorfall zumindest mal, und wenn dann der öffentliche Druck noch weiter steigt, dann hat das irgendwelche Konsequenzen. Von selbst passiert da leider nur ganz selten was. Diese KSK-Soldaten sind ja immer mal wieder auffällig geworden in Zusammenhang mit diversen Nazi-Delikten etc. Ist das also gar keine Überraschung, dass da Nazis bei diesen Spezialkräften sind, oder ist das normal vielleicht sogar? Ja, das scheint leider tatsächlich normal zu sein, soweit man das von außen sagen kann bei so einer geheim agierenden Truppe. Also es gibt immer wieder Skandale, die an die Öffentlichkeit kommen. Gerade jetzt im Zusammenhang mit Afrika-Korps scheint es da eine gewisse Traditionslinie zu geben, die recht weit zurückreicht. Da gab es einen Vorfall im November 2001, als sich das KSK auf einen Einsatz in Afghanistan vorbereitet hat, haben sie ihre Geländewagen sowohl auf der Halbinsel Masjira als auch in ihrer heimischen Kaserne in Kalf mit dem Afrika-Korps-Logo praktisch besprüht. Dabei wurde zwar das Hakenkreuz gegen das Symbol der Bundeswehr ausgetauscht, aber naja, der klare Bezug mit dieser Palme des Afrika-Korps auf die Wehrmacht, der bleibt natürlich bestehen. Das ist ein Fall, der ziemlich direkt in diese Traditionslinie eben mit dem Afrika-Korps reingehört. Dann gab es aber auch noch zahlreiche weitere Vorfälle im Zusammenhang mit Rechtsextremismus. Geht dann auch weiter mit einem Kommandeur des KSK, Reinhard Günzel, der 2003 seinen Hut nehmen musste beim KSK, weil er zum einen immer wieder schon sehr rechtskonservativ geäußert hatte und dann einen damals CDU-Abgeordneten, mittlerweile AfD-Abgeordneten, für eine antisemitische Rede gelobt hat und ihn in Schutz genommen hat. Und er sieht auch tatsächlich Wehrmachtsverbände als traditionsstiftend für das Kommando Spezialkräfte und hat daraus auch nie einen Hehl gemacht und ist heute viel auch in rechtspopulistischen Kreisen unterwegs. Also solche Leute waren da auch von erster Stunde an in der Führungsebene beim KSK. Insofern kann das auch nicht verwundern, dass diese Traditionsbezüge auf die Wehrmacht eben noch bis heute andauern. Wieso ist die Bundesregierung da so desinteressiert, beziehungsweise versucht immer diese Soldaten zu decken? Ich kann da nur spekulieren. Ich denke mal, es liegt ihnen mehr dran, da selbst eben nicht in das Schussfeld zu geraten und deswegen diese Vorfälle eben möglichst klein zu halten, anstatt sie eben konsequent aufzuklären, was eben viel besser wäre, auch für sie, also auch für die Bundesregierung selbst. Aber das passiert nicht. Warum? Schwer zu sagen, ist mir auch unerklärlich. Also da wäre eigentlich viel noch zu untersuchen, vor allem weshalb da die Leitungsebene nicht drauf gucken will, ne? Ja, das scheint eben auch mit einem generell eher rechten Traditionsverständnis in der gesamten Bundeswehr bei den Spezialkräften eben nochmal stärker zusammenzuhängen. Klar, auf parlamentarischer Ebene gibt es natürlich schon immer wieder Kritik daran, dass man dem nicht nachgeht, also auch zum Beispiel vom Wehrbeauftragten. Aber der MAD, also der militärische Abschirmdienst, der eigentlich dafür zuständig wäre, eben Nazis da rauszuhalten, der scheint diese Aufgabe nicht richtig erfüllen zu können. Auch die Kriterien, mit denen da Nazis identifiziert werden sollen, sind eben hanebüchen. Also da werden Menschen, die Hitlergrüße zeigen oder Sieg Heil rufen oder einschlägig rechtsextreme Tattoos wie die Wolfsangel haben, das ist alles beim KSK auch schon vorgekommen. Und die werden dann eben nicht als Rechtsextremisten bezeichnet im MAD, sondern als Verdachtspersonen. Und dadurch kann man dann auch immer wieder die Aussage aufrechterhalten in der Öffentlichkeit, es gäbe keine Rechtsextremisten in der Bundeswehr, es gibt nur Verdachtsfälle, und wenn man die identifiziert als Rechtsextremisten, dann schmeißt man die auch sofort raus. Dadurch gibt es nach offizieller Lesart überhaupt keine Nazis bei der Bundeswehr, und das ist eben ein sehr trügerisches Bild, was da geschaffen wird. Und für diese Identifizierung als Rechtsextremist reicht eben ein rechtsextremes Tattoo oder ein Hitlergruß eben nicht, sondern man muss eben nachweisen, dass die Person die freiheitlich-demokratische Grundordnung beseitigen will, was manchmal eben dann schwer sein kann. Von den Nazi-Umtrieben der KSK-Soldaten kommen wir gleich zum Tag der Bundeswehr bzw. den Protesten dagegen. Am 15. Juni 2019 findet zum fünften Mal der Werbetag der Bundeswehr statt. Dieser wird Tag der Bundeswehr von ihr genannt. Antimilitaristinnen rufen dazu auf, ihn zum Kein-Tag der Bundeswehr zu machen. Hierzu ein Interview mit Jackie. Der Tag der Bundeswehr ist ein Propaganda-, Werbe- und Rekrutierungstag der Bundeswehr. Da finden an 14 Standorten bundesweit, ja, man kann sagen, eine Art Militärspektakel mit Volksfestcharakter statt. Die Bundeswehr nutzt diesen Tag, um sich als normalen Arbeitgeber zu präsentieren, um zu rekrutieren, um auch in den Kasernen, wo sie die Anwohnerinnen und die Menschen aus der Umgebung einlädt, herzukommen und die Bundeswehr hautnah und persönlich zu erleben. Da werden dann auch Diskussionen stattfinden, wo die Bundeswehr die Möglichkeit hat, ganz einseitig ihre Sicht der Dinge und ihre militaristischen Ansätze und auch die aktuell sehr militarisierte deutsche Außenpolitik darzustellen. Es erlaubt der Bundeswehr auch im Vorfeld schon zivil-militärische Beziehungen zu vertiefen. Das heißt, im Vorfeld für die Organisation von diesen Militärspektakeln sind auch schon Städte und zum Teil auch schon Schulen und andere zivile Akteure eingebunden gewesen und sie werden es auch am Tag der Bundeswehr selber sein. Und ich denke, es lohnt sich auf jeden Fall zu demonstrieren, weil das ist der Tag, an dem die Bundeswehr versucht, sich öffentlich zu präsentieren und entweder in den öffentlichen Raum zu gehen, in die Städte, auf Marktplätze oder ihre Kasernentore zu öffnen. Und das ist der Tag, wo man sagen kann, wir lassen uns eine normalisierte Bundeswehr nicht gefallen. Die Bundeswehr ist kein normaler Arbeitgeber. Bei der Bundeswehr geht es nicht um einen Abenteuerspielplatz, sondern es geht weiterhin um Krieg. Und ich denke, es ist wichtig, dass möglichst viele Menschen an dem Tag vor der Kaserne oder in der Kaserne daran erinnern, wofür die Bundeswehr tatsächlich steht. Und diesen Tag der Bundeswehr gibt es noch nicht ewig. Das ist eine neue Idee, eine Werbeaktion von der aktuellen Kriegsministerin, ne? Genau, also konzipiert wurde das Ganze 2014, zum ersten Mal stattgefunden hat es 2015. Das war damals auch noch zusätzlich anlässlich des 60-jährigen Bestehens der Bundeswehr. Und Ursula von der Leyen hat den Tag der Bundeswehr als eine von 29 Maßnahmen geschaffen, um die Bundeswehr attraktiver zu machen als Arbeitgeber. Also das ist praktisch von der Kampagne aktiv, attraktiv, anders. Das war eine Kampagne, mit der man versucht, die Rekrutenzahl der Bundeswehr doch deutlich zu steigern, weil die Bundeswehr ein enormes Problem hat mit Rekrutierung. Das spiegelt sich unter anderem auch in den enormen Ausgaben jetzt für Bundeswehr-Werbemaßnahmen wieder, die in den letzten Jahren immer bei etwa rund 35 Millionen Euro lagen. Und es spiegelt sich auch darin wieder, dass die Bundeswehr gesagt hat, bis 2023 hätten sie gern 203.000 Soldaten und Soldatinnen, was absolut utopisch ist. Und der Tag der Bundeswehr ist eins dieser Instrumente, um mehr zu rekrutieren. Und es dient gleichzeitig auch dann dafür, dass man eine gewisse Annäherung von der doch durchschnittlich recht kriegsskeptischen Bevölkerung zur Bundeswehr zu schaffen, weil irgendwo muss auch die Bereitschaft herkommen an der sogenannten Heimatfront, also hier in Deutschland, dass die Steuerzahlerinnen auch die enormen Rüstungsausgaben bewilligen. Und wenn man da das Kriegsgerät zum Anfassen hinstellt, erhoffen sie sich, dass das dort auch hilfreich sein könnte. Und das ist also praktisch aus diesem ganzen Umgestaltungsprozess von der Bundeswehr, von einer Armee, wo Militärpflicht herrscht, zu einer professionellen Armee, wo die Rekrutenzahlen dann deutlich runtergebrochen sind. Das ist ein Resultat davon, ist auch ein Resultat davon, von dem ganzen Paradigma, was im Außenministerium und Verteidigungsministerium jetzt seit den letzten Jahren herrscht, mit neuer Macht, neuer Verantwortung, dass man sagt, dass die deutsche Armee überall mitmischen muss und dass Deutschland als Großmacht, als sogenannte angestrebte Großmacht, ja dann auch militärische Verantwortung in den gleichen Dimensionen übernehmen können muss. Und dafür brauchen sie mehr Rekruten. Und dafür brauchen sie unter anderem den Tag der Bundeswehr. Und wenn also kein schöner Tag der Bundeswehr für die Bundeswehr stattfindet durch Proteste, könnte die Rekrutierungsträume der Bundeswehr auf jeden Fall repudiert werden im Endeffekt, ne? Ja, und ich denke, es ist tatsächlich wichtig, weil, also dass es sichtbar wird, dass es nicht ungestört abläuft, dass es nicht normal abläuft, sondern dass Proteste da sind, weil einer der Haupt, Peer Groups, die die Bundeswehr an diesen Tagen hat, sind die Kinder und sind die Jugendlichen. Und ich meine, es ist natürlich leicht für Kinder da begeistert zu sein von den Flugzeugen und so weiter und so fort, wenn es da nicht noch Gruppen gibt, die darauf hinweisen, dass das Ganze auch mit Töten mit einhergeht, dann ist es natürlich leichter für die Bundeswehr, damit durchzukommen. Und ich denke, es ist deswegen umso wichtiger, dass wir daran erinnern, was mit der Bundeswehr und was mit Krieg alles einhergeht. Dass es nicht nur ein Familien-Militärspektakel ist, sondern dass man über die Opfer spricht, dass man über die menschlichen Kosten, die damit einhergehen, die ganze Zerstörung, die damit einhergeht und auch die Gefahren für die Soldaten selber, die damit einhergeht. Es ist ja viele, die zurückkommen mit posttraumatischen Belastungsstörungen und so weiter und so fort, von der Umweltzerstörung ganz zu schweigen. Also die Bundeswehr ist an sich als Militärapparat ein rein destruktiver Komplex und muss als solcher auch benannt und aufgezeigt werden. Und ich denke, dass es auch nicht schwierig ist, das zu machen. Also das haben wir auch in den letzten Jahren gesehen, dass die Bundeswehr Schwierigkeiten hat, mit Protest umzugehen. Und es ist auch wichtig, um das zu entlarven, weil die Bundeswehr sagt ja von sich, dass es ein Tag ist, wo man die Bundeswehr hautnah erleben kann. Wir haben es in den letzten Jahren immer wieder erlebt, dass wenn man davor sich kritisch vor der Kaserne geäußert hat oder an der Kundgebung teilgenommen hat, dass man dann eben nicht mehr in die Kaserne reingehen darf. Also es stimmt nicht, dass die Bundeswehr da offen ist für einen offenen Diskurs, sondern die Bundeswehr nutzt diesen Tag mit Millionen Ausgaben, die damit einhergehen, um ihre Sicht der Dinge darzustellen, um sich zu feiern, um sich selbst zu inszenieren. Und das vermeintlich, um damit Bürgernähe zu schaffen, was einfach nicht stimmt. Und es ist auch wichtig zu demonstrieren, um eben aufzuzeigen, was für eine Farce das ist, die Bundeswehr uns da auftischt. Und du sagtest, an 14 Standorten will die Bundeswehr das jetzt machen. Mhm. Was kannst du uns da empfehlen als Ausflugsziele? Ist ganz unterschiedlich. Ich denke, es ist gut, wenn man auch bei sich in die Nähe hinfährt. Bis jetzt angekündigt, an 11 dieser 14 Standorte gibt es Gegenproteste. Das kann man nachgucken bei der Seite Keinen Tag der Bundeswehr von der DFGVK. Da ist das aufgezählt und da sind dann auch kurze Beschreibungen, wie die Proteste da aussehen werden. Das ist recht vielfältig, von Infoständen zu Demos, zu Kundgebungen, zu kreativen Aktionen. Da gibt es jetzt natürlich nicht so viel weiterführende Informationen. Und es gibt auch eine Parlamentarierbesuchsgruppe, also in Pfullendorf werden wir auch einen Bundestagsabgeordneten haben, mit dem wir dann versuchen werden, reinzugehen. Ich bin sehr gespannt, ob wir das dann auch dürfen, wenn wir davor bei der Kundgebung waren. Und gibt dann zum Beispiel auch eher was künstlerisch Ausstellungsartiges beim Drohnenflieger Horst Jagel. Da gibt es dann Drohnenkills, bei denen man, also es sind so große selbstgemachte Decken, die dann an 300 Kinder gedenken, die durch Drohnenangriffe umgekommen sind. Es gibt unterschiedliche Sachen. Ich denke, es macht Sinn, dorthin zu fahren, was bei einem selbst in der Nähe ist. Also die großen Sachen dieses Jahr werden einmal sein In Fassberg, da wird auch die Bundesministerin Ursula von der Leyen, also die Verteidigungsministerin, Kriegsministerin, die wird dort sprechen. Ihre Rede wird live übertragen an alle andere Standorte. Wäre natürlich auch schön, wenn man dann nicht nur live die Rede, sondern vielleicht auch live einen Protest gleich dazu übertragen kriegen könnte. In Fassberg wird der Luftbrücke gedacht, das 70-jähriges Jubiläum. Da hat man dann auch nochmal einen Diskurs, der es so darstellt, als sei das Militär, als würde das praktisch aus Rosinenbombern bestehen, was ja eine absolute Ausnahme war und was mit zum Schönreden von Militärapparaten auch führt, diese sogenannten humanitären Einsätze, die dann oft alles andere als humanitär sind. Und es ist nun wirklich nicht symbolisch fürs Militär, dass sie Süßigkeiten an kleinen Fallschirmen vom Himmel abwerfen. Da wird das alles ein bisschen verklärt. Mit dabei sind Schülerinnen, sowohl Grundschülerinnen als auch Schülerinnen von einem Gymnasium in Fassberg, die nämlich Zeitzeugeninterviews gemacht haben. Das Ganze hat dann die Luftwaffe geholfen zu bearbeiten, dass da ein professioneller Film rauskommt. Der wird auch beim Tag der Bundeswehr vorgestellt. Ich denke, das ist ein ganz interessantes Beispiel für zivil-militärische Zusammenarbeit und auch für Militarisierung. Ich denke, es ist unverantwortlich, Grundschülerinnen zu instrumentalisieren, dass sie am Tag der Bundeswehr auftreten. Ich weiß gar nicht, ob Ihnen klar ist, in welchem Rahmen das alles stattfindet und was der Tag der Bundeswehr in seiner Gänze eigentlich ist und was ihre Rolle da drin sein wird. Das ist einmal etwas. Es gibt auch Sachen, die interessant sein könnten, auch außerhalb der großen Tag der Bundeswehr-Standorte, weil die Rosinenbomber, die sogenannten, die wieder aufsteigen werden, von Fassberg und nach Berlin fliegen, die werden in Berlin gegen 16 Uhr anfangen, im Tempelhof anzukommen. Ich denke, das könnte auch interessant sein, da mal vorbeizugehen. Und wir in Baden-Württemberg, wir haben einen Standort, wo es dieses Jahr stattfindet und wo auch dann die Proteste sein werden. Und das ist in Pfullendorf, was natürlich gerade ganz aktuell recht relevant ist für die ganzen Skandale in den letzten Jahren, die von sexistischer Gewalt bis hin zu verschiedenen Meldungen, zu rechtsextremen Vorfällen und zu sogenannten Folterlehrgängen und Selektionsmärschen doch eine ganze Bandbreite von Problemen aufweisen, die eigentlich systemisch mit einer Militärkultur einhergehen und da auf die Spitze getrieben werden, weil da auch die Spezialkräfte ausgebildet werden. Ansonsten kann ich auch empfehlen, in Hamburg, da wird auch, ich glaube, ein Gelöbnis oder ein Zapfenstreich stattfinden, was natürlich auch immer sehr empfindlich ist für Proteste. Und ja, ich glaube, das sind so die Empfehlungen, die ich jetzt groß haben würde. Ansonsten würde ich auch empfehlen, auf die Seite zu gucken. Wie gesagt, an drei Standorten finden bislang keine Proteste statt, unter anderem in Schlieben, wo dieses Jahr auch das Stadtfest, was seit 500 Jahren gefeiert wird, zum ersten Mal verlegt wurde, um gleichzeitig mit Tag der Bundeswehr stattzufinden. Ich denke, das ist gravierend. In der Gegend hat jetzt sogar eine lokale Bierbrauerei ein Sonderbier herausgegeben mit Tarnfleck und dem Logo der Bundeswehr drauf. Ich weiß noch nicht, ob die Bundeswehr dafür etwas gezahlt hat. Aus der Pressemitteilung klang das eher anders. Und ich denke, es wäre auch gut, wenn Leute Zeit haben und in der Nähe sind, da doch mal vorbeizuschauen, wo auch noch gar nichts geplant ist. Im Endeffekt empfehle ich jeden Standort, weil an jedem Standort ist es wichtig, klar und laut zu sagen, nein zur Bundeswehr, das steht für Töten und nicht für Abenteuer. Die Website, auf der man sich informieren kann, in Aktionen und Protesten, Kundgebungen, die stattfinden werden am 15. Juni, heißt keintagderbundeswehr.dfg-vk.de. Dort kann man ansehen, wo Proteste geplant sind und entweder dorthin fahren oder die mutige Entscheidung fassen, zu den Standorten zu fahren, wo keine Proteste angekündigt sind und dort selber was noch ganz spontan planen. Selbst ein Banner würde ja reichen, um diese Normalität etwas anzureißen. Vom Tag der Bundeswehr kommen wir gleich zum EU-Sicherheitsrat. Thank you. Neue Pläne von Macron und Merkel, um undemokratische, militaristische Strukturen der EU durchzusetzen, ist ein EU-Sicherheitsrat. Hierzu informiert uns Jürgen. Diese, sagen wir mal, Ideen oder irgendwelche Modelle oder sowas für so einen Sicherheitsrat, die kursieren schon eine ganze Weile. Eigentlich gibt es da schon seit den 80ern Vorstellungen dazu. In jüngster Zeit hat es jetzt aber aus verschiedenen Gründen ein bisschen Fahrt aufgenommen. Vielleicht erstmal zum Hintergrund. Die Debatte läuft im Wesentlichen eigentlich so, dass Konflikte mit China und vor allem mit Russland deutlich zunehmen und deswegen müsse, wie man so schön sagt, in der EU die Handlungsfähigkeit gestärkt werden. Und das Problem bestünde aber darin, das haben zum Beispiel kürzlich die Regierungsberater von der Stiftung Wissenschaft und Politik so geschrieben, dass die EU eine langsam malende Konsensmaschine sei, also Entscheidungen nur langsam, vor allem wegen des Konsensprinzips, zustande kommen würden, und das würde sozusagen sei der größte Hemmschuh, um die Europäische Union schlagkräftig sozusagen, dass die ihren Hut ebenso in diese Großmachtkonflikte in den Ring werfen kann. Das größte Problem wird da als dieses Konsensprinzip identifiziert, weil das, und das ist ja tatsächlich so, kleinen und mittleren Staaten relativ viel Einfluss gibt und denen dann Zustimmungen, die zu Sachen, die nicht ihren Interessen entsprechen, relativ mühsam abgerungen werden müssen oder es halt dann zum Teil gar nicht funktioniert. Und genau dieses Konsensprinzip will man in Teilen eben über so einen Europäischen Sicherheitsrat schleifen. Das ging los eben eigentlich dann, wie so vieles andere auch, unmittelbar nach dem Referendum in Großbritannien im Juni 2016, weil Großbritannien aus verschiedensten Gründen so einen Sicherheitsrat immer abgelehnt hatte. Nachdem aber absehbar sozusagen Großbritannien da als Akteur flöten ging, gingen dann vor allem Deutschland und Frankreich eben dann in die Offensive, wie in anderen Bereichen auch eben auch in diesem EU-Sicherheitsratsbereich. Und im Juni 2016, noch wenige Tage nach dem Referendum, wurde dann das erste Mal von den beiden Außenministern Deutschlands und Frankreichs ein Vorschlag gemacht. Du hast es angedeutet, Macron hat dann seinem Wahlkampf 2017 sich das Ding zu eigen gemacht und Merkel dann 2018 in einer Rede vom Europäischen Parlament ganz massiv dafür geworben, für so einen Sicherheitsrat. Und am Schluss jetzt relativ frisch dann nochmal Macron in seinen Brief an die Europäer, in Anführungszeichen. Und das wurde dann auch nochmal übernommen von Kramp-Karrenbauer, die sich dann jetzt auch für diesen Sicherheitsrat einsetzt. Maas setzt sich dafür ein, also eine relativ breite politische Unterstützung für diesen Sicherheitsrat. Das Interessante dabei ist aber, dass von politischer Seite relativ unklar ist, eigentlich wie der dann am Schluss ausgestaltet werden soll. Da ist man dann gezwungen, sich ein bisschen daran zu orientieren, was denn die einschlägigen Denkfabriken so machen. Also es wird sich nicht an dem UN-Sicherheitsrat orientiert, weil ich glaube, das ist ja kein Zufall, diese Ähnlichkeit der Bezeichnung, sondern was Neues ausgedacht. Ja, die, sagen wir mal so, ich habe mir ein bisschen die drei im gegenwärtigen Bereich, sagen wir mal, prominentesten Vorschläge angeschaut. Das ist einer von der Stiftung Wissenschaft und Politik, einer von der, also deutschen Regierungsberater, einer von der Konrad-Adenauer-Stiftung, also CDU-nahe Denkfabrik, und vom Martin Center, das ist die wichtigste Denkfabrik der konservativen Partei auf EU-Ebene. Und die orientieren sich tatsächlich in Teilen schon an Sicherheitsratsgeschichten, was Zusammensetzung und mögliche Vetorechte, also die Papiere stimmen relativ weit da überein, was so Vetorechte und sowas anbelangt, also indem dann eben die größeren und mächtigeren Staaten massiv privilegiert werden, das ist im Sicherheitsrat nicht ganz unähnlich. Was aber neu ist und was, glaube ich, auch ein entscheidendes Interesse an diesem EU-Sicherheitsrat dann sein soll, ist die Idee, dass man Beschlüsse vorstrukturieren möchte. In den meisten Papieren, die ich mir da eben jetzt angeschaut habe, war es eben so, dass man es eigentlich gern hätte, dass so ein EU-Sicherheitsrat für die gesamte EU Beschlüsse im Außen- und Militärbereich fällen können soll, dass man sich aber klar ist, dass dem die kleinen und mittleren Staaten nie zustimmen werden, weil sie dann ja im Prinzip Gefahr laufen, komplett aus der Politik rausgedrängt zu werden. als ein Zwischending oder Kompromiss sagt man, man möchte diesem Sicherheitsrat die Kompetenz übertragen, Entscheidungen bis hin zu eben Militäreinsätzen der EU etc. vorzubereiten, die entsprechende Resolution auszuarbeiten, die dann aber wiederum von allen Staaten verabschiedet werden müsse. Und das habe dann in Anführungszeichen den Vorteil, dass man hierüber einen positiven Gruppendruck, haben es zwei für diesen Denkfabriken genannt, erzeugen könne. Das heißt, die kleineren Länder müssten sich, wenn das so eine Entscheidung schon so weit vorstrukturiert ist oder wäre, müssten die sich das genau überlegen, ob sie da den Prozess aufhalten wollen. Und es sei viel einfacher sozusagen, die dann unter Druck zu setzen etc. Also man möchte im Prinzip da einfach eine Stufe früher eine Möglichkeit bekommen, möglichst viele Staaten rauszuhalten. Insofern ist es natürlich ziemlich wichtig, was die Vorschläge, die auf dem Tisch liegen, so sich überlegen, wie denn so ein Gremium sich dann eigentlich zusammensetzen soll. Also wer sollte da denn eigentlich am Schluss dann drin hocken? Ich meine, das ist ja schon beim PESCO so, bei dieser EU-Kriegsunion, die geplant ist, dass da die kleineren Staaten so marginalisiert werden sollen, etc. Wieso richtet sich das Ganze eigentlich so gegen die kleinen Staaten? Also haben die bisher denn so viel Trouble gemacht, in Anführungszeichen? Ja, tatsächlich. Also es war schon in vielen Fällen immer sehr, sehr mühsam. Also ich ziehe jetzt ein Beispiel mal irgendwie aus der Hüfte geschossen. Malta zum Beispiel und Zypern waren lange nicht Teil von Partnerschaft für den Frieden. Es ist ein NATO-Programm, was sozusagen die Freigabe für geheime NATO-Informationen beinhaltet. Aufgrund dieser Tatsache konnte es keine gemeinsamen EU-NATO-Planungen für Militärgeschichten etc. geben, sondern die mussten immer separat in unterschiedlichen Zyklen abgehalten werden. Das war das Ganze unglaublich verkompliziert. Und man war fuchsteufelswild auf die beiden Länder, aber die wollten sozusagen einfach partout nicht an diesem NATO-Programm teilnehmen. Und so gibt es viele einzelne Beispiele, wo eben Deutschland und Frankreich, die für sich ja mehr oder minder offen beanspruchen, eigentlich in Fragen der Außen- und Militärpolitik jetzt durchregieren zu wollen, die politischen Einflussmöglichkeiten der kleinen Mitgliedsländer, soweit sie es eben in irgendeiner Form durchgedrückt bekommen, beschneiden wollen. Und sagen wir mal, aus einer Europäischen Union, die ein Stück weit einstmals relativ flache Hierarchien hatte, immer mehr eine Organisation zu machen, wo Deutschland und Frankreich in dieser Reihenfolge an der Spitze stehen und dann erstmal lange nichts kommt und die Entscheidungsbefugnisse immer weiter auf diese beiden Staaten zentralisiert werden. Das ist eben auch der Grund, warum eigentlich keiner von den Vorschlägen, die so kursieren, wie so ein Sicherheitsrat zusammengestellt sein soll, ohne sagen, die Betonung auskommt, dass in jedem Fall die mächtigsten Mitgliedstaaten da Mitglied wären. Die meisten Vorschläge laufen darauf raus, dass Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Polen eigentlich so den Kern bilden sollten und darum noch mal etwa 5 weitere rotierende Mitglieder, die dann aber eben nur alle paar Jahre sozusagen mal in diesem Sicherheitsrat einen Sitz kriegen würden. Und das wäre natürlich eine unglaubliche Privilegierung der großen EU-Staaten gegenüber den kleinen. Das Interessante fand ich da eben noch, dass eigentlich jeder von diesen Denkfabriken, die sich damit beschäftigt hatten, gesagt haben, ja, das ist eigentlich eine Pille, die ist für die kleinen und mittleren Staaten nur unglaublich schwer zu schlucken. Und im nächsten Satz sagen sie aber, das muss dann aber sein. So, und was jetzt eigentlich im Prinzip im Raum steht, ist, wie kriegt man gegebenenfalls diese kleinen und mittleren Staaten dazu, dem zuzustimmen. Das weiß ich auch nicht, ist im Augenblick noch nicht richtig absehbar, aber das wird natürlich jetzt dann sicherlich nach den Wahlen versucht werden, in irgendeiner Weise dann zu konkretisieren und einzutüten. Weißt du da schon genauere Pläne? Also gibt es dann sowas wie also ständige Mitglieder? Also dann sind das nicht die Atommächte im UN-Sicherheitsrat, sondern eben halt BRD, Frankreich, Polen, Italien, Spanien zum Beispiel. Und haben die jeder einen Sitz und ein Vetorecht oder wie viel oder wie wenig haben die dann? Das ist ja tatsächlich eines der Probleme, wenn man da einfach mal versucht rauszuhören, was Macron und Merkel gesagt haben, da finden sich keine Details dazu, wie das, was du jetzt fragst. Bei den Thinktanks ist es sehr unterschiedlich. Die meisten gehen von einem ständigen Sitz aus, aber keinen Vetorechten. Aber da sind ja alle möglichen unterschiedlichen Konstellationen denkbar. Das ist natürlich, glaube ich, auch eine Frage dann der politischen Verhandlungen um die Ausgestaltung dieses Sicherheitsrats, dass natürlich Frankreich und Deutschland vor allem sehr gerne ein Vetorecht hätten. Das liegt natürlich auf der Hand, dass die anderen Staaten es ihnen nicht gern geben würden, genauso. Das vermag ich ehrlich gesagt im Augenblick überhaupt noch nicht abzusehen, wie da die Debatten dann und vor allem die Ergebnisse dann auslaufen, weil ich kann mir eigentlich nur relativ schwer vorstellen, dass die kleinen mittleren Staaten so einem Konstrukt am Schluss zustimmen würden. Allzu viel Interesse können sie nämlich eigentlich daran schlichtweg nicht haben. Und entschieden werden soll dann über so nette Sachen wie Militäreinsatz von einer EU-Armee, die es nicht gibt bisher, ne? Ja, tatsächlich. Ich meine, ein Militäreinsatz wird nicht von der EU-Armee, sondern von Einzelstaaten, einzelstaatlichen Armeen dann durchgeführt. Aber es geht schon auch um mehr. Es geht nicht nur um den militärischen Bereich, sondern auch um so Fragen wie zum Beispiel Verhängung von Sanktionen. Da muss man ja zum Beispiel, dieser konservative Martin Center zum Beispiel hat dann bemängelt, dass es eben so war, dass Belgien gegen die Verhängung von Sanktionen gegenüber Venezuela gewesen sei. Deutschland und Frankreich dafür und wegen aber den belgischen Positionen und Vetorechten und sowas hätte man dann diese Sanktionen nicht verhängen können. Und ausgerechnet das bringt natürlich dann diese Denkfabrik als gutes Beispiel für die Nützlichkeit eines solchen EU-Sicherheitsrats ins Spiel. Also es geht hier um weitaus mehr als nur um militärpolitische Entscheidungen, sondern die gesamte Außen- und Sicherheitspolitik, Diplomatie, gegebenenfalls sogar sowas wie Länderstrategien, alles das soll da gegebenenfalls auch mit reinbezogen werden. Aber im Endeffekt, es geht um Machtkämpfe innerhalb der EU, die über solche neuen Ideen wie PESCO, EU-Sicherheitsrat und dergleichen ausgefochten werden. Ja, also das war halt tatsächlich so, dass bis 2016 eigentlich Großbritannien immer versucht hatte, da Deutschland und Frankreich ein bisschen in die Schranken zu weisen. Und seit das diese Funktion halt nicht mehr da ist, tun sich die kleinen und mittleren Staaten sehr, sehr schwer, eine Gegenkoalition gegen so deutsch-französische Vereinnahmungs- und Durchregierversuche zu bilden. Und das hast du ja gerade angedeutet, davon ist eben dieser Sicherheitsrat, der sich jetzt in der Planung befindet, eines von recht vielen Beispielen, mit denen sich die Europäische Union halt zunehmend in so eine deutsch-französische Rüstungsunion ja rüber mutiert. Und ich denke, dass man diese Entwicklung jetzt einfach nach den Wahlen mal relativ genau weiter im Auge behalten muss. Dass es immer einerseits militärischer wird und sich versuchen, die großen Staaten immer mehr gnadenlos durchzusetzen, weil dadurch wird die EU ja nicht stärker, sondern eher uninteressanter für die anderen Staaten, die da drin sind. Das ist tatsächlich auch ein Eindruck, den ich habe. Also mit der, sagen wir mal, je stärker Deutschland und Frankreich versuchen aktuell da durchzuregieren, desto stärker werden die Zentrifugaltendenzen in den Ländern, denen das zum Nachteil gereicht. Und das Tragische, was wir gerade eben haben, ist das Phänomen, dass das in den betroffenen Ländern, den kleinen und mittleren, eher zu einer Stärkung von so einer autoritären rechten EU-Kritik beiträgt und eben nicht in irgendwelche friedenspolitischen, progressiven, linken kritischen Positionen zur EU. Das ist tatsächlich so, dass ich glaube, dass Deutschland und Frankreich sich da perspektivisch eher ins Bein schießen. Das hält sie aber im Augenblick irgendwie nicht davon ab, es trotzdem zu tun. Ich sehe gerade relativ wenig Tendenzen für irgendwelche demokratischen oder Demokratisierungsprozesse in der EU. Das Schlimme ist ja tatsächlich, dass für Menschen, die in den kleinen und mittleren Ländern sind, die gegebenenfalls zum Beispiel über so einen EU-Sicherheitsrat oder über PESCO und andere Mechanismen, die leben in Ländern, deren ihre Regierungen keinen Einfluss auf die Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union hat, die aber wiederum sozusagen ihre Leben beeinflusst. Und das ist tatsächlich natürlich aus einer demokratietheoretischen Perspektive ist das richtig problematisch. Und es wird eben die Motivation, sich in irgendeiner Weise mit diesem Konstrukt EU positiv auseinanderzusetzen, ganz sicher nicht befördern. Das kann man, glaube ich, so in jedem Fall mal stehen lassen. Das war der antimilitaristische Podcast. Weitere Informationen findet ihr unter imi-online.de und tschüss.